sein Scholler. Nun acht es wohl, dass all sein Gleicher folgen soll. Acht aufs Gleich, damit man seh, ihr bietet euch gleich ein Reich zu Was